Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zu unserer Sendung Es war einmal. Heute mit dem Thema Witze und Zitate. Was man ernst meint, sagt man am besten in Spaß. Wilhelm Busch, Dichter, Zeichner und Maler. Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance. Winston Churchill, Politiker und Nobelpreisträger. Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur weniger damit. Henry Ford, Gründer von Ford. Sprechen die Menschen nur von Dingen, von denen sie etwas verstehen, die Stille wäre unerträglich, anonym. Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen. Erich Kästner, Schriftsteller. Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie. Aldous Huxley, englischer Schriftsteller und Kritiker. Wenn ein Philosoph einen antwortet, versteht man überhaupt nicht mehr, was man ihn gefragt hat. André Gide. Die Ideen sind nicht verantwortlich für das, was die Menschen aus ihnen machen. Werner Heisenberg. Versuche niemals, jemanden so zu machen, wie du selbst bist. Du solltest wissen, dass einer von deiner Sorte genug ist. Ralph Waldo Emerson. Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand. Max Frisch, Schriftsteller. Genau die Kraft, die gefällt hat, um einen Sieg zu erringen, braucht man, um eine Niederlage zu verkraften. Ernst Hauska. Manche halten einen ausgefüllten Terminkalender für ein ausgefülltes Leben. Gerhard Umlenbruck. Erst bei den Enkeln ist man dann so weit, dass man die Kinder ungefähr verstehen kann. Erich Gerstner. Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn wir uns entschließen, einmal daraus zu erwachen. Josephine Baker. Es ereignet sich nichts Neues. Es sind immer dieselben alten Geschichten, die von immer neuen Menschen erlebt werden. William Faulkner, Schriftsteller. Ein Ratespiel im Flugzeug. Ein Rechtsanwalt saß im Flugzeug einer Blondine gegenüber, langweilte sich und fragte, ob sie ein lustiges Spiel mit ihm machen wolle. Aber sie war müde und wollte schlafen. Der Rechtsanwalt gab nicht auf und erklärte, das Spiel sei nicht nur lustig, sondern auch leicht. Ich stelle eine Frage und wenn Sie die Antwort nicht wissen, zahlen Sie mir 5 Euro und umgekehrt. Die Blonde lehnte ab und stellte den Sitz zum Schlaf zurück. Der Rechtsanwalt blieb hartnäckig und schlug vor. Okay, wenn Sie die Antwort nicht wissen, zahlen Sie 5 Euro. Aber wenn ich die Antwort nicht weiß, zahle ich Ihnen 500 Euro. Jetzt stimmte die Blonde zu und der Rechtsanwalt stellte die erste Frage. Wie groß ist die Entfernung von der Erde zum Mond? Die Blonde griff in die Tasche und reichte wortlos 5 Euro rüber. Danke, sagte der Rechtsanwalt. Jetzt sind Sie dran. Sie fragte ihn. Was geht den Berg mit 3 Beinen rauf und kommt mit 4 Beinen runter? Der Rechtsanwalt war verwirrt. steckte seinen Laptop-Anschluss ins Bordtelefon, schickte E-Mails an seine Mitarbeiter, fragte bei der Staatsbibliothek und bei allen Suchmaschinen im Internet, aber vergebens, keine Antwort. Nach einer Stunde gab er auf, deckte die Blonde und gab ihr 500 Euro. Danke, sagte sie und wollte weiter schlafen. Der frustrierte Rechtsanwalt aber hakte nach und fragte: Also gut, was ist die Antwort? Wortlos griff die Blondine in die Tasche und gab ihm 5 Euro. Und da denken immer alle Blondinen seien blöde. Bei Neurologen kommt eine Frau zum Neurologen und will sich ein neues Gehirn verpassen lassen. Meint der Neurologe: Wie wäre es mit dem Gehirn eines Nobelpreisträgers? Kostet nur 5.000 Euro. Haben Sie auch noch etwas anderes? Der Neurologe: Ja, hier hätte ich noch das Gehirn eines berühmten Weltraumforschers. Kostet sie 10.000 Euro. Die Frau: Ah ja, und was ist das da? Das ist mein Top-Angebot. Das Gehirn eines Beamten. Allerdings sehr teuer. Es kostet 1.000.000 Euro. Die Frau ist entsetzt. Wieso denn das? Der Neurologe: Na ja, es ist vollkommen ungebraucht. Und ein paar Fragen haben wir noch. Was passiert, wenn Sie am 12. Mai ein grünes Tuch ins Meer werfen? Es wird nass. Gibt es etwas, das flüssiger als Wasser ist? Sie ist nämlich überflüssig. Du sitzt am Steuer eines Autos und hältst eine konstante Geschwindigkeit. Auf deiner linken Seite befindet sich ein Abhang. Auf deiner rechten Seite befindet sich ein Lastwagen der Feuerwehr und fährt deine Geschwindigkeit. Vor dir reitet ein Schwein, das eindeutig größer ist als dein Auto. Du bist verfolgt von einem Hubschrauber auf Bodenhöhe. Das Schwein und der Hubschrauber haben ebenfalls deine Geschwindigkeit. Was unternimmst du, um anzuhalten? Lass den Quast und verlasse sofort das Kinderkarussell. Weisheiten anderer Art. Legt das Bauer Ohr im Mist, weiß er nicht, wie spät es ist. Ja, wenn alles schläft, nur einen spricht, den Schustern nennt man Unterricht. Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen. Das war es für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche bei Es war einmal.